nur vor die Rose blüht nie mehr. Stell dir nur vor, der Bach, der fließt nie mehr. Stell dir nur vor, kein Stern wird leuchten mehr. Stell dir nur vor, du hättest mich nie geliebt. Stell dir nur vor, kein Falter, kein Mienlein. Und auch kein Vogel wird im Himmel sein. Stell dir nur vor, die Sonne wird nie scheinen. Stell dir nur vor, du hättest mich nie geliebt. Ganz ohne Sterne ist die Welt nicht vorstellbar. Doch ohne dich ist das für mich unmöglich. Stell dir nur vor, der Frühling käme nie mehr. Und auch die Bäume würden grün nie mehr. Stell dir nur vor, ich wollt nicht leben mehr. Hätt's mich nie geliebt. Und ohne Sterne ist die Welt nicht vorstellbar. Doch ohne dich ist das für mich unmöglich. Sogar stell dir nur vor, der Frühling käme nie mehr. Und auch die Bäume würden grün nie mehr. Stell dir nur vor, ich wollt nicht leben mehr. Stell dir nur vor, du hättest mich nie geliebt.